Der Weihnachtsmarkt mit Buden. Zuckerbäcker und Waffelverkäufer. Eine Bauersfrau mit Äpfelkörben. Ein Karussell. Es herrscht reger Betrieb. Punoni ist mit dem Aufbau seines Kasperletheaters beschäftigt. Kinder umstehen ihn neugierig. Immer ran, immer ran, was springen und lachen kann. Immer ran, gleich ist die Arbeit getan. Schaut her, wie die Bohne wächst, schaut her, wie Bononi wächst. Für groß und klein ist ein Fest am Alte und junge Leute. Immer ran, immer ran, immer ran. Seid ihr jetzt fertig? Fängt es jetzt an? Spielt ihr auch wieder das Märchen vom Kasperle und der Prinzessin? Alles wird hier gespielt. Alles ist hier zu sehen. Was am Himmel fliegt, was auf der Erde kriecht, was in der Hölle brät. Immer ran, es geht gleich los. Immer ran, was Arme und Beine hat. Immer ran, kommt aus dem Dorf und der Stadt. Ihr Kinder, kommt alle her, nur ran immer mehr und mehr. Die Spieltheater nach altem Brauch. Punoni, Punoni, der feiert heut auch. Immer ran, Wo mag ich es bloß verloren haben? Irgendwo, hoppla! Hast du denn keine Augen im Kopf? Das Herz, das Herz! Habt ihr kein Herz gefunden? Ein Herz, was für ein Herz? Mir haben sie es zu tragen gegeben und ich hab's unterwegs verloren. Nur noch ein paar Stunden, dann muss ich sterben. Der ist wohl nicht ganz richtig im Kopf. Immer ran, meine Herrschaften! Immer ran, jetzt geht die Geschichte los. Immer ran, kommt nur die Freude wird groß. Wenn Hampelmann lustig lacht und all seine Späße macht und tanzt den fröhlichen Ringel ein, sollt alle ihr mit dabei sein. Immer ran. Wer geht mit Karussell fahren? Ich. Hier geblieben. Gleich fange ich an. Himmelkreuz, Donnerwetter. Warum schickt nur Meister Tuttifant mir den Peter nicht? Tuttifäntchen und Trudel kommen auf einem Steckenpferdchen geritten. Sie jagen mitten durch die Äpfelkörbe und werfen sie um. Die Äpfel rollen über den Boden, sehr zur Freude der Kinder, die sie eifrig auflesen. Ey, meine Äpfel! Meine schönen Äpfel! Tuttisindel soll der Teufel holen! Hotte-hü! Platz gemacht, sonst reiten wir euch alle über den Haufen! Ihr müsst jetzt meine Äpfel bezahlen, das könnt euch so passen. Erst das Unglück anstellen und dann davonlaufen. Hier ihr blieben. Wo kommt denn ihr her? Wir sind auf der Reise in die Welt. Das wird ein lustiges Leben. Ihr kommt mir wie gerufen. Immer ran, meine Herrschaften, immer ran. Platz nehmen, die Vorstellung kann beginnen. Was sollen wir denn spielen? Ihr sollt meine Kasperle sein. Ihr könnt doch gewiss lustig tanzen. Ihr seid die Richtigen, kommt nur mit. Du wirst dich noch wundern. Und meine Äpfel? Wer zahlt meine Äpfel? Nur ruhig Blut, Auguste. ihr sollt auch zu eurem Recht kommen. Eine Gratisvorstellung bei Meister Punoni wird noch einen Korb Äpfel wert sein. Ein Platz für die Auguste in der ersten Reihe. Hey! Wir waren zuerst da. Da könnte ja jeder kommen. Zusammenrücken, ein bisschen zusammenrücken. Für meine Äpfel werde ich ja wohl auch noch in der Mitte sitzen dürfen. Immer ran, meine Herrschaften. Hier ist zu sehen ein veritables Kasperletheater. Heute große Gala-Zaubervorstellung, noch nie dagewesen. Das lebende Kasperle mit seiner Frau war und wahrhaftig lebendig. Das Kasperle als Traumdeuter bei der herzlosen Prinzessin. Dann gibt's zu sehen den Teufel mit seinem Vater, seiner Mutter, seiner Großmutter versammelt mit allen Wohlgerüchen in des Teufels Küche. Immer ran, meine Herrschaften! Aufgepasst, es geht los! Punoni zieht den Vorhang des Kasperletheaters auf. Auf einem Sofa liegt Trudel als Prinzessin verkleidet. Tutti Fännchen als Hofmarschall tritt katzbuckelnd auf. Ergebenster Diener, gestattet sich ergebenst zu fragen, wie Ihre Majestät zu ruhen geruht haben. Ihre Majestät haben überhaupt nicht zu ruhen geruht. Sollten Ihre Majestät etwa vergessen haben, dass die Nacht zum Schlafen da ist? Wir haben es nicht vergessen. Meine ungetreuen Untertanen haben mir die Ruhe geraubt. Ihre Majestät, ergebenster Diener, ist trostlos. Nach der neuesten Verordnung sind alle Untertanen verschwunden. Ich werde weitere Verordnungen erlassen. Schere er sich zum Teufel mit seinen Verordnungen. Doch erst später. Der Teufel kommt doch erst später. Sehe er sich mal meine Krone an. Ach, du mein Schreck. Der große Fleck. Sie ist ja ganz blind. Ist doch im ganzen Reich bekannt, dass sie nachts über meinem Bett leuchten muss, wenn ich Ruhe finden soll? Da muss wohl eine Laus drüber gelaufen sein. Jetzt scher er sich aber endlich zum Teufel. Noch nicht, Majestät, noch nicht fortschicken. Still da unten, du hast nicht mitzureden. Hol er mir den Richter Jurifax, damit er mir den Schuldigen ausfindig macht. Sofort, Majestät. Schnell, spute dich. Ich kann's nicht mehr erwarten, bis ihn vor meinen Augen die gerechte Strafe trifft. Order von Majestät Jurifax zur Stelle. Was geschah, dass er zu so früher Stunde an Ihrer Majestät Lager befohlen wird? Pflichtvergessene Untertanen habe ich. Meine Krone ist beschmutzt. Das raubt mir die Nachtruhe. Wenn du mir den Schuldigen nicht auf der Stelle herbeischaffst, lasse ich euch allen miteinander die Köpfe abschlagen. Das geht zu weit, Majestät. Das dürft ihr nicht tun, ihr habt kein Herz. Wer mir widerspricht, kommt zuerst dran. Verstanden? Kleinigkeit. Werden wir sofort haben. Majestät sollen zufrieden sein. Hofstaat soll antreten. Verbrecher auf der Stelle entlarvt werden. Heda, Erda! Hol er mir mein Gefolge herbei. Zu Befehl, Majestät. Alle sind da. Aufgepasst. Jetzt halten wir fürchterlich Gericht. Ohne Gnade und Barmherzigkeit. Lirum larum Jurifaxen, sei gebannt und festgewachsen. Rühr dich nicht und reg dich nicht, denn du bist der Bösewicht. Punoni fällt um und bleibt ohne Besinnung liegen. Trudel und Tutti Fännchen springen von der Bühne und ziehen ihre Kostüme aus. Jetzt sind wir frei und tanzen ja frei. Zur Freude der Leute ziehen wir durch die Welt. Wir wollen jetzt gehen, die Welt ganz zu sehen. Ich bin der Kasperle, ich seine Frau. Und Stein, sie tanzen in Reihen. ich seine Frau. Die Kinder sind voller Begeisterung. Tuttifännchen und Trudel versuchen, sich durch die Kinder zu drängen und zu verschwinden. Aber die Kinder wollen sie nicht durchlassen. Oben bleiben! Oben bleiben! Wir wollen noch mehr hören! Tanzt doch noch einmal! Ihr sollt noch nicht fortgehen! Wer sich uns nicht fügt, uns zu spüren kriegt. Fäuste haben wir von Stahl. Platz da, sonst probier ich's mal. Welch ein herrlich Lied, niemals werd ich's müd. Frau Kasper schlägt den Takt ganz sacht. Heißer auf zur lust'gen Schlacht! Die Kinder wollen die beiden festhalten. Trudel und Tuttifännchen wehren sich heftig. Es gibt eine Prügelei. Au! Au! Au! Au! Au! Lasst uns gehen! Ihr tut mir weh! Macht, dass ihr fortkommt! Mutter Berthe, die Mutter von Peter, kommt. Sie schiebt einen großen Karren voller frisch gefällter Weihnachtsbäume. Was geht denn hier vor? Hilf uns, Mutter Berthe! Die zwei sind so bös! Es war so lustig und jetzt verprügeln sie uns! Was fällt euch ein? Wollt ihr wohl aufhören? Bleibt ihr nur bei mir. Sie sollen euch nichts mehr tun. So, hier gibt's etwas vom Zuckerbäcker. Dann tut auch gar nichts mehr weh. Oh, fein! Mir auch, mir auch! Mich haben sie auch geprügelt! Eins nach dem anderen. Jedes bekommt etwas. Nur die bösen Kinder nicht. Brauchen wir auch nicht. Hier, Trudel, sieh doch nur. Die schönen Weihnachtsbäume. Ah, Weihnachtsbäume. Tannen sind es. Richtige Tannen. Die gehören zu mir. Die nehme ich mit in die Welt. Aber das geht ja nicht, Tuttifännchen. Die sollen doch zum Fest geschmückt werden. Und Kerzen müssen heute Abend daran leuchten. Das wollen wir mal sehen. Was ein kleines Mädchen nicht finden kann, ich werde es finden in meinem Tann. Vorwärts, Marsch! Die Weihnachtsbäume haben sich erhoben und wie Soldaten in Reih und Glied aufgestellt. Tuttifännchen zieht mit Trudel und den Tannen im Paradeschritt ab. Mutter Berthe sieht entsetzt, wie die Weihnachtsbäume mitmarschieren. Was ist denn das? Träume ich oder ist ein Wunder geschehen? Meine Bäume! Meine Bäume! Sobald Trudel und Tuttifännchen verschwunden sind, fällt der Zauber von Punoni ab und er kommt zu sich. Sowas ist noch nicht da gewesen. Ich glaube, ich habe 100.000 Jahre geschlafen. Das ist Hexerei. Ein Wunder war es. Ein Wunder. Punoni, meine Bäume. Kerzengerade sind sie abmarschiert. Heute früh habe ich sie erst im Wald gefällt und wollte sie hier zum Fest verkaufen. Ein Wunder war es. Schönes Wunder, dass wenn Tannenbäume zu marschieren anfangen. Sowas kann man sich doch nur einbilden. Aber was mir passiert ist, ich habe einen Schlaf geschlafen. Ich dachte, Ich würde nie wieder aufwachen. Ich lass mir's nicht ausreden. Hexenmeister waren die beiden Strolche. Meine Gala-Vorstellung haben sie ruiniert. 100.000 Zuschauer haben sie mir vertrieben. Nun kann ich in den Mond gucken, bis der Peter mir endlich die neuen Figuren bringt. Wenn der Peter kommt, schick ihn nur gleich in den Wald, dass er mir neue Weihnachtsbäume fällen hilft. Mutter Berthe, nimm uns mit. Wir wollen dich begleiten. Ja, ihr dürft mitgehen. Bis zum Wald. Leb wohl, Punoni. Auf Wiedersehen. Immer ran, dann wollen wir mal Ordnung machen. Immer ran. Jetzt fang ich von vorne an. Immer ran. Ihr sollt jetzt sehen, was ich kann. Wenn Peter die Puppe bringt, Punoni die Glocke schwingt, dann kommt der Teufel mit Lärm ins Haus zum frohen und saftigen Weihnachtsschmaus. Immer ran. Und da kommt Meister Tutifant mit den Nachbarn gelaufen. Hier sind sie auch gewesen. Überall Spuren, doch nirgends sie selbst. Endlich bringt ihr die Figuren, Meister Tutifant. Ihr habt mich ganz schön im Stich gelassen. Ach, was? Lass mich zufrieden mit deinem Kasperletheater. Ich habe jetzt ganz andere Sorgen. Seid still. Ein großes Unglück ist geschehen. Er ist ganz außer sich. Sein Tutifännchen ist ihm fortgelaufen und hat die Trudel mitgenommen. Tutifännchen? Wer ist denn das? Hast du nicht ein Herz gefunden? Jetzt fragt er auch noch, ob ich ein Herz gefunden habe. Sind denn alle verrückt geworden? Psst, Tutifännchen ist doch das Kasperle, das plötzlich lebendig geworden ist. Und dann ist es davongelaufen und die Trudel mit. Er hat sie verhext und ihr das Herz herausgeholt. Wir haben es gefunden und dem Stoffel zum Tragen gegeben, aber der hat's irgendwo verloren. Und wenn sie es bis zum Abend nicht wieder hat, muss sie sterben. Jetzt dämmert mir's. Mich hat doch auch einer verhext. Und die Weihnachtsbäume haben plötzlich Beine gekriegt und sind fortgelaufen. Ein Mädchen war auch dabei und einen spitzen Hut hat er aufgehabt. Und Kasperle haben sie gespielt und auf einem Tier sind sie angeritten gekommen. Das kann niemand anders gewesen sein als das Tutifännchen und die Trude. Dann hast du sie also gesehen? Wo sind sie hin? Liebster, bester Punoni, zeig uns den Weg. Schnell ihnen nach, wir müssen hinterher. Dort hinaus sind sie gelaufen, weit weg können sie noch nicht sein. Oh, meine Trudel. Jetzt bin ich gerade so klug wie vorher. Kein Wort davon, wo nun eigentlich meine Puppen bleiben. Was fange ich nur an? Peter kommt mit einem riesigen Korb voller Kasperlepuppen auf dem Rücken. In den Händen trägt er das Herz, das er vorsichtig auf den Boden absetzt. Grüß Gott, Meister Punoni. Ich bringe euch die Puppen fürs Kasperletheater. Dass du endlich da bist. Ich habe solche Ängste ausgestanden. Brav, dass du Wort gehalten hast. Du bist der Retter in der Not. Das versprochene Kasperle aus dem spröden Tannenholz ist zwar nicht dabei. Das habe ich nicht finden können. Dieses hier ist aber auch schön. Du musst nur vorsichtig mit ihm umgehen. Es hat sich ein Bein gebrochen und ich hab's wieder angeleimt. Was liegt denn da am Boden? Wo kommt das auf einmal her? Ich habe es unterwegs gefunden und bringe es nun der Mutter mit. Es scheint sehr empfindlich zu sein. Das ist ja ein Herz. Das ist bestimmt das Herz von der Trudel. Was macht ihr heute für Späße? Das Herz von Trudel. Da gibt's nichts zu lachen. Weißt du nicht, was geschehen ist? Die Trudel ist fort mit dem Kasperle und das Herz hat ihr herausgehext. Und ich hab 100.000 Jahre geschlafen. Weihnachtsbäume hat er lebendig gemacht und alle Herzen kann er herauszaubern. Wenn die Trudel ihr Herz heute Abend nicht wiederkriegt, muss sie sterben. Was redet ihr da, Punoni? Das ist doch nicht möglich. Glaubt's oder nicht, sie hat kein Herz mehr. Und kein Mensch kann leben ohne Herz. Das kann höchstens ein Stück Tannenholz. Die Trudel soll sterben? Ich muss sie suchen, Punoni. Ich muss ihr das Herz bringen. Geht mit mir, liebster, bester Punoni. Führt mich zu ihr. Ich muss sie retten. Peter, du hast mir geholfen. Nun helfe ich dir. Und wenn ich den Kerl erwische, den Hexenmeister, das Tutifännchen, alle Knochen im Leib schlage ich ihm in zwei. Aber Punoni, der ist doch von Holz. Das werden wir ja sehen. Komm mit!